D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen. Eine Stunde Netz, die Bastelausgabe. Und heute wollen wir in unserer digitalen Bastel- und DIY-Stunde ein altes Handwerk ausprobieren, was auf den ersten Blick gar nicht so viel mit dem Digitalen und dem Internet zu tun hat, nämlich das Stricken. Aber hört mal rein hier in verschiedene YouTube-Tutorials. Stricken lernen in 4 Schritten. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr in 4 Schritten stricken lernen könnt. Der einfachste Anschlag, den ich kenne, ist der Schlingenanschlag. Er hat Vor- und Nachteile. Ihr müsst euch erst ein Stück des Fadens nehmen, das ihr zur Seite hängt. Das muss überbleiben. Faden um den Daumen, von unten einstechen, Schlinge auf die Nadel. Und dann ist euer Schal auch schon fertig. Es nimmt ein paar Stunden, also ich habe ein paar Stunden dafür gebraucht. Wenn man ein Pro ist im Stricken, dann kriegt man das bestimmt schneller hin. So kann man also ganz leicht über das Netz stricken lernen. Es gibt aber noch viel mehr, was das Netz mit dem Stricken zu tun hat. Guerilla Knitting zum Beispiel, dieser Trend hat sich darüber verbreitet. Und wie das funktioniert, also Stricken und dann aber auch Guerilla Knitting, das will ich gleich lernen. Ich bin gerade auf dem Weg zu Anke Domscheit-Berg in Fürstenberg-Havel. Das ist im Norden von Berlin und die Netzaktivistin und Piratenpolitikerin wird mir gleich mal zeigen, wie man mit Stricken politisch sein kann und was man alles Digitales mit Stricknadeln anstellen kann. Später dann, da geht's zurück nach Berlin und wir haben noch eine zweite Mission. Da wollen wir eine gehackte Strickmaschine ausprobieren. Mein Name ist Moritz Metz und ich wünsche euch wirklich viel Spaß in der kommenden Stunde. Und falls ihr irgendwo Stricknadeln habt, dann legt die mal bereit. Eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen, heute zum Thema Stricken. Und wenn man ganz genau hinhört, dann hört man schon ein bisschen solche Strickgeräusche, weil ich bin jetzt gerade zu Besuch bei Anke Domscheit-Berg, aka Anna-Maria Nithack. Nithack. Die nämlich nicht nur eine Netzaktivistin und Politikerin ist, sondern auch eine begnadete und passionierte Strickerin, wie ich nicht nur daran sehe, wie schnell sie die Stricknadel bewegt, sondern auch an ihrem Koffer, der hier in Fürstenberg an der Havel auf dem Küchentisch steht. Dieser Strickkoffer ist voller bunten Garn und davon, wenn ich darf, würde ich auch ein Foto ins Netz stellen. Hallo, erstmal Anke. Hi. Was strickst du da gerade? Na, im Moment stricke ich so eine Art Stulpe für einen Verkehrszeichenpfosten. Das ist also so ungefähr die Breite, die ich da mache, die um einen Standardverkehrszeichenposten rumpasst. Hier in der Straße sind ja schon ein paar eingekleidet, die anderen frieren vielleicht auch oder möchten einfach schöner aussehen für die vielen Pendler, die über die Straße auf- und ablaufen. Und dafür wird das was. Also das ist ein wollähnliches, wie eine ganz lange, dünne Socke mit verschiedenen Wollarten. Ich sehe Orange und Grün. Alles mit relativ großen, groben Maschen und Holzstricknadeln gestrickt. Dann in der Mitte gibt es so was Fälliges und unten noch so einfach nur feuerrot gestrickt. Das ist schon vielleicht einen guten halben Meter lang, kann aber noch länger werden. Und das, was du da machst, das heißt Guerilla-Knitting, dazu kommen wir später noch. Du machst die Stricksachen ja nicht nur als Socken und trägst sie dann, sondern du machst sie auch in den öffentlichen Raum. Was man auch wiederum sehen kann, wenn man hier zu euch ranfährt, dann ist das ganze Haus schon halb umstrickt, würde ich sagen. Erzähl mal ein bisschen, du hast mal als Textildesignerin, also du hast mal ein Studium gemacht als Textildesignerin, so bist du zum Stricken gekommen. Ja, das stimmt nur so halb. Also ich habe freie Textilkunst studiert im Erzgebirge noch zu DDR-Zeiten. Da spielte Stricken dann eher keine Rolle. Ich habe mich aber schon als kleines Kind sehr für Handarbeiten interessiert, hatte von meiner Mama ein uraltes Buch geschenkt bekommen, die Enzyklopädie der weiblichen Handarbeiten von 1800 und ein paar zerquetschte und habe mir da viele, vor allem alte und unbekannte Handarbeiten wie Schiffchenspitze oder Reticella-Spitze selber beigebracht. Aber Stricken und Häkeln habe ich ganz konventionell von Mama gelernt. Man braucht schon jemanden, der einem das zeigt und deswegen bin ich ja auch zu dir gefahren. Ich würde nämlich jetzt auch gerne wieder stricken lernen. Ich habe das mal in der Schule gelernt, in der dritten Klasse Waldorfschule oder zweite, aber so richtig Spaß hat es mir ehrlich gesagt gar nicht gemacht. Meine Mutter hat dann die Hälfte für mich gestrickt. Vielleicht können wir heute... Das ist ein Plagiat. Ja. Das ist ganz, ganz verpönt. Die Stricklehrerin hieß Frau Bier und hat es, glaube ich, auch manchmal gemerkt, weil plötzlich die Sachen so perfekt und gerade waren. Bei manchen Dingen macht es ja tatsächlich mehr Spaß, wenn man sie später ohne Schule und ohne Zwang lernt. Insofern, vielleicht wird ja aus dir noch ein Strickaddikt sozusagen. Probieren wir es mal aus. Es ist tatsächlich so, dass man, sowas möchte ich nicht beschrieben lernen, sondern das ist viel einfacher, wenn man es anguckt. Und das können wir jetzt gleich mal machen. Also es gibt ja erstmal zwei unterschiedliche Arten Stricknadeln. Man braucht immer zwei Nadeln, im Unterschied zu Häkeln, wo man nur eine Nadel hat. Da habe ich jetzt hier so grünliche aus Metall. Genau, und dann hat man entweder welche, die sind für sich alleine, ein bisschen wie Mikado-Stäbchen sehen die aus. Und es gibt welche, die sind über so ein kleines Kabel miteinander verbunden. Kann man für unterschiedliche Zwecke brauchen, aber wenn man einfach was wir jetzt machen werden, ein kleines gerades Stück immer geradeaus, nicht allzu breit stricken möchte, dafür sind zwei einzelne hervorragend geeignet. Die kriegt man normalerweise im Vierer- oder Fünferpack als Sockenstricknadeln. Da rutschen einem dann hinten die Maschen immer runter, deswegen habe ich da so kleine Nöppel hinten befestigt, da fallen einem dann die Maschen nicht hinten runter. Okay, dann habe ich also hier diese beiden grünlich glänzenden Stricknadeln und die sind eher dick, also ich habe auch schon mal dünnere Stricknadeln gesehen. Ist es einfach? Zum Lernen ist es mit dem dicken einfacher. Ich habe auch ein sehr schönes, dickes, fettes, auch grünes Garn für dich ausgesucht, weil man bei dickem Garn, wenn man lernt, am ehesten erkennen kann, wie sich die Masche formt und dann sieht man auch Fehler viel schneller. Wer sich das jetzt alles ganz schlecht vorstellen kann und akustisch schlecht stricken lernen kann, dem ist YouTube empfohlen. Da gibt es also wahrscheinlich 1 Milliarde Strickanleitungen, die man verlinken wir auch kann. Auf unserer Webseite deradiowissen.de oder bei Twitter netzbasteln. Und dazu mache ich jetzt hier ein Foto von der Schallschutzwand und den Stricknadeln davor, wie die aussehen, und stelle das auf Twitter. So, jetzt nehme ich diesen Faden und du deutest da gerade so eine Art Schleife an. Mit einer kleinen Schlinge. Man macht sich also um ein paar Finger herum, legt man eine kleine Schlinge, und eigentlich weiß ja jeder, wie man so eine kleine Schlinge macht. Also eine Schlinge, wie so ein kleiner Galgenschlinge, die man zuziehen kann. Das ist wichtig. Und diese kleine Schlinge ist wie meine allererste Masche und die spieße ich auf eine dieser Nadeln auf. Okay, ich fange jetzt nochmal an, mache deine Schlinge weg und winde den Faden mit meinen beiden Händen und wahrscheinlich geht die Schlinge so. Ah, siehst du, kannst es schon. Und diese Schlinge schiebe ich jetzt über die linke Stricknadel drüber, richtig? Ja, genau. Ist es so, dass ich die Handbewegungen beim Stricken auch einfach so verinnerlichen, wie vielleicht beim Schrauben, wo man einfach auch nur mit der Hand weiß? Man denkt nicht nach. Genau. Man weiß nur mit der Hand, wie rum die Schraube geht. Also im Uhrzeigersinn zu und gegen den Uhrzeigersinn auf. Genau, die Frage nach rechts oder links hat mich jetzt, also auf die Nadel in der rechten Hand, da machst du das drauf. Auf der rechten Hand, so, da spieße ich das drauf, die Schlinge. Und jetzt müssen wir Maschen anschlagen. Und wie der Rest des Strickens ist das akustisch sehr schwer zu beschreiben, wie man das macht. Aber du nimmst jetzt mal den Faden vom Knäuel, hältst diese eine rechte Nadel mit der rechten Hand fest, auch diese eine Masche da drauf, nimmst aber den Faden, der davon weggeht, in die andere Hand. Du kannst die Nadel in der linken Hand weglegen, wir brauchen erstmal nur die eine. Nimmst hier so den Faden und hältst sie mit den Mittelfinger, Ringfinger und kleinen Finger fest. Jetzt nimmst du den Daumen, schlingst ihn um den Faden, der jetzt zwischen linker und rechter Hand verläuft, einmal rum. Und dann läuft er auch über den Zeigefinger. Hast jetzt also so einen Halbkreis im Prinzip geformt, den du links festhältst. Und dann gehst du mit deiner Stricknadel unter den Faden zwischen Daumen und den drei Fingern, die ihn festhalten, und holst dir mit der Stricknadel den Faden zwischen Daumen und Zeigefinger, der da schön so halb straff gespannt ist. Das ist schon mal gar nicht so leicht, aber dann ziehe ich das so. Und den ziehst du hier rum und dann lässt du Daumen und Zeigefinger los und ziehst das Ganze fest und dann hast du eine Anschlagmasche jetzt auf der Stricknadel drauf. Ist das so richtig? Ja, das sieht gut aus. Und das verrückt. Ziehst du jetzt fest. Meine erste Strickmasche seit wahrscheinlich über 20 Jahren. Wie die aussieht, auch das gibt es jetzt wieder im Netz. Das war meine erste Anschlagmasche. Und gleich nach der Musik versuchen wir dann die ersten richtigen Strickmaschen. Eine Stunde Netz, die Bastelausgabe mit Moritz Metz am Mikrofon. Heute am Tisch bei Anke Domscheit-Berg in Fürstenberg an der Havel. Das ist nördlich von Berlin und ich mache hier gerade einen Strickkurs. Vor über 20 Jahren habe ich das schon mal gemacht, aber natürlich alles wieder vergessen. Heute geht es bei uns ums Stricken und wir wollen hier Schritt für Schritt lernen, wie man strickt, weil es ja so einfach ist, das übers Radio zu vermitteln. Also, wir haben gerade die erste Anschlagmasche gemacht und du hast mir gesagt, ich brauche von diesen jetzt nochmal mehr. Ich beschreibe nochmal alles ganz von Anfang. Ich habe eine Stricknadel nur in meiner Hand, in der rechten Hand, und der Faden ist mit einer Schlinge rumgemacht worden um diese Nadel, und dann habe ich diese erste Anschlagmasche gemacht und die zweite funktioniert genauso. Danke. Ja. Also, ich strecke den Daumen aus und halte den Faden in der inneren Hand, wickel den grünen Faden außen um den Daumen herum und dann nochmal um den Zeigefinger, der sich so spreizt, als wärst du so eine Pistole, so eine angedeutete Pistole. So. Und diese Bewegung halte ich jetzt fest und fahre dann mit der Stricknadel unter den Faden, der von meinem Daumen in die geschlossene Handfläche mit den drei Fingern da drauf geht, und hebe diesen Faden nach oben, und dann fahre ich wie so zickzack unter dem Faden, der zwischen Daumen und Zeigefinger gespannt ist, drüber und hole den aber so drunter durch und ziehe das Ganze nach innen, sozusagen über meine Handfläche, und dann lasse ich Daumen und Zeigefinger los, stimmt? Ja, also hat gestimmt. Du hast eine Anschlagmasche mehr. Und das machst du jetzt, sagen wir mal, 6-7 Mal. Du hast schönes, dickes Garn. Da muss man nicht so oft machen. Ziel ist heute, nicht weniger als eine ganze Briefmarke zu stricken. Das ist ja mal ambitioniert. Aber wenn man es noch nie so richtig... Ja, also du wirst einen Smaragd stricken. Okay, und das klingt den nehmen wir dann ran. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Es geht eigentlich relativ schnell. Man muss ja wirklich fast nicht hingucken. Man kann währenddessen noch im Radio reden. Was kannst du alles machen während dem Stricken? Kannst du auch... ich kann fast alles machen. Tippen kannst du nicht am Computer. Nee, also alles, wozu ich meine Hände nicht brauche, kann ich machen. Also wieder richtig viel zu stricken habe ich angefangen bei besonders langweiligen Telefonkonferenzen, als ich meine letzte angestellte Arbeit hatte. Jeden Freitagnachmittag hat man sich da zu Tode gelangweilt. Und da ich ein Homeoffice hatte zu der Zeit, habe ich dann mir kleine Kopfhörerchen aufgesetzt, hatte die Hände frei, habe wegen dem Klappern der Stricknadeln auf stumm geschaltet, habe zugehört, und wenn einer was mich gefragt hat, dann habe ich mich einfach wieder angeschaltet, und zwischendurch ist was Sinnvolles entstanden. Und man regt ja damit doch auch ein bisschen die Gehirntätigkeit an mit solchen Bewegungen. Ja, vor allem habe ich festgestellt, dass man sich besser konzentrieren kann. Also für mentale Dinge, gerade das Zuhören oder Nachdenken über irgendwas, man kann auch prima Hörbücher dabei hören, das geht tatsächlich besser, wenn man mit den Fingern so eine Beschäftigung macht, die ja dann nicht besonders kompliziert ist. Also in dem Moment, wo ich anfange, Sockenmuster zu stricken, dann wird es komplizierter. Aber wenn ich nur so geradeaus stricke, eine relativ monotone Handtätigkeit, dann kann ich wirklich besser denken. Das kann auch ein bisschen süchtig machen wahrscheinlich, oder? Ich bin süchtig. Zum Beispiel stricke ich extrem gerne beim Tatort gucken, und es macht mich richtig irre, wenn ich irgendwo einen Film sehe und kann mit den Händen dabei nichts tun. Die jucken dann so richtig, ja. Okay, also ich habe jetzt hier die ersten 8 Anschlagmaschen auf meine Stricknadel drauf gehäkelt oder gestrickt natürlich. Gestrickt, ja. Ich mache wieder davon ein Foto. Auch das wieder ins Netz bei deradiowissen.de und bei twitter.com/netzbasteln, unserem Account. So, was mache ich jetzt als nächstes, wenn ich diese 8 Anschlagmaschen mache? Jetzt nimmst du die Nadel aus der rechten Hand in die linke. Mhm. Den kurzen Faden lässt du einfach unten hängen. Ja. Und den langen Faden, den nimmst du erst zwischen kleinen Finger und Ringfinger. Mhm. Der hängt also nach hinten runter. Ja. Und dann nimmst du den Zeigefinger und wickelst den Faden einmal rum. So, das heißt. Und mit dem Zeigefinger steuerst du die Spannung des Fadens zur Stricknadel, die du mit dem Daumen und dem Mittelfinger festhältst. So, jetzt habe ich den unteren Faden genommen. Jetzt muss ich das Gleiche nochmal machen mit dem oberen. Also mit Daumen und Mittelfinger hältst du deine Nadel fest. Auch Ringfinger und kleiner Finger halten unten die Nadel so ein bisschen fest, dass sie dir nicht wegfällt. Ich beschreibe das jetzt gleich nochmal. Ich glaube, ich habe die Haltung jetzt einigermaßen richtig. Mein Daumen hält die Wolle auf der Stricknadel ungefähr da. Dann mein Zeigefinger ist auch wieder so ein bisschen abgespreizt, aber nicht ganz so wie bei diesem Pistolengriff. Und dann läuft das innen durch die Hand, durch der Faden um den Zeigefinger rum nach unten. Zum Knäuel, genau. Lange Faden. Genau, der andere Faden ist erstmal egal. So, die erste Reihe, die du stricken wirst, ist die komplizierteste. Du nimmst jetzt die zweite Stricknadel in die rechte Hand. Mhm. Und zwar mit der Spitze nach oben. Logisch. Und dann spießt du von unten in die allererste von diesen Schlingen rein. Ja, das sind da, wo sie sich so ein bisschen öffnet. Genau, und in die oberste Schlinge spießt du von unten nach oben rein. Ja. Und das ist einfacher, was wir gleich machen werden, wenn du deine ganzen Maschen relativ weit nach oben schiebst, dass sie ziemlich nah an der Spitze sind. Genau, da oben ist es ja dann, die Spitze wird ein bisschen spitzer. Und damit sie nicht runterfallen, hältst du sie mit dem Daumen so ein bisschen fest. Okay, ich bin da jetzt reingefahren, ohne dass sie oben nach oben abrutscht, aber auch nicht, dass sie runter. Genau, von unten durch die Schlinge spießen. Und jetzt holst du mit der Spitze der rechten Stricknadel den Faden, der zum Zeigefinger läuft, den wickelst du einmal rum und holst ihn durch diese kleine Schlinge durch. Und wenn du das geschafft hast und da erfolgreich durchgeguckt bist. Ein bisschen zu viel durchgezogen. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Dann achtest du darauf, dass er jetzt auf der rechten Nadel bleibt und hebst sie von der linken Nadel ab. Okay, die Nadel ist kurz runtergefallen. So. Und jetzt hast du deine erste Masche gestrickt. Und was hebe ich von der linken Nadel ab? Diese hier, die oberste Schlaufe. Warte mal. Du hast den Faden aufgespießt, das ist nicht so eine gute Idee. Aha. Du solltest den Faden nicht spalten. Dann ziehe ich das nochmal raus. Was ich würde ich sagen, habe. Ja. So. Zieh das einfach nochmal zurück, das geht ja relativ einfach so. Mit dem Auftrennen. Also nochmal, dann kann ich es gleich nochmal beschreiben. Der Zeigefinger spannt diesen obersten Faden, der dann zur Spule läuft. Dann fahre ich durch mit der rechten Stricknadel. Ohne den Faden zu spießen. Ohne den Faden zu spießen, was bei so dicker Wolle leichter passiert. Einmal unter der obersten Masche durch und dann hole ich den Faden vom Zeigefinger genau durch und ziehe ihn dann unter der Masche durch. Und genau. Dann habe ich das rüber und jetzt. Dann hast du ihn rechts drauf. Ich bräuchte so eine Art Helmkamera, um das Ganze zu schildern. Es gibt im Netz zum Glück genügend Tutorials, wo das auch nochmal visueller beschrieben wird. Genau. Und jetzt ziehe ich das dann drüber. Abmachen. Kann das abmachen und jetzt habe ich hier wie so eine andere Schlaufe, die da so rüber geht. Jetzt hast du eine Masche. Wir arbeiten praktisch alle Maschen von links nach rechts rüber. Wir arbeiten alle Maschen von links nach rechts rüber. Mein Ziel heißt 8x8 Strickpixel oder Maschen zu machen. Genau. Und jetzt 64. Und ob dem Radioreporter das gelingt, erfahren wir gleich. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Immer noch. Die Strickausgabe von Eine Stunde Netzbasteln am Mittwochabend bei die Radio Wissen. Mein Name ist Moritz Metz und ich bin zu Gast bei Anke Domscheit-Berg, aka Anna-Maria Nitthack. Die ist eine Checkerin in Sachen Stricken und bringt mir gerade bei, wie man das macht. Ich habe gerade meine erste Strickmasche auf die rechte Nadel gelegt und jetzt versuche ich es mit der zweiten. Wir können uns ja währenddessen versuchen, ganz normal zu unterhalten. Ich habe mich ja auch gestern bei YouTube noch ein bisschen informiert und mir verschiedene Sachen angeguckt. Was hat für dich Stricken mit dem Netz zu tun? Auch ganz viel. Also gerade wenn man so speziellere Hobbys hat, wie dieses Guerilla-Stricken, das wir anfangs schon mal erwähnt hatten, da ist das Netz natürlich unschlagbar, weil man kann zwar für sich Mutterseelen allein Guerilla stricken, aber viele Anregungen, Tipps und Tricks kann man sich von den Leuten holen, die das auch machen. Und wenn die in der Nachbarschaft nicht wohnen, ist das Netz eine hervorragende Gelegenheit, solche Leute ausfindig zu machen. Ja. Ja, das ist ein ganz reales Beispiel. Ich kriegte auf Twitter von einer Freundin aus Wien einen Tweet geschickt mit einem Bild dran von einem Baum, der in Wien herumsteht, der in Spitzendeckchen gehüllt war. Und das sah spektakulär aus, also wirklich großartig. Und ich hatte solche sogenannten Lace Trees, also Spitzenbäume, schon eine Handvoll Mal im Internet gefunden, durch Zufall. Also auf Pinterest oder Flickr, da findet man sowas, wenn man mit Startpage oder zur Not, wenn es sein muss, auch mit Google sucht. Ich hatte aber noch nie einen in Europa gesehen. Das war immer an anderen Enden der Erde und das war zum ersten Mal so ein Baum in Europa. Und da dachte ich, boah, will haben, will auch machen. Und das dauerte keine Woche. Dann habe ich hier in der Nähe von Fürstenberg in Himmelpfort, das ist, wer den Ort schon mal meint, gehört zu haben, der irrt sich wahrscheinlich nicht und hat vielleicht zu Grundschulzeiten einen Brief an den Weihnachtsmann geschickt. Der hat nämlich sein Postbüro in Himmelpfort. Und direkt vor dem Weihnachtspostamt steht ein schöner Baum. Mit einem sehr schönen geraden Stamm wie eine Säule und den habe ich dann ringsherum in Spitzendeckchen eingekleidet, das natürlich aussieht wie Schneekristalle, nur dass sie geklöppelt, gehäkelt, gestrickt und auf alle möglichen anderen Arten entstanden sind. Habe ein paar hundert Meter dahinter an dem kleinen See im Himmelpfort noch einen anderen Baum in Spitzen eingekleidet und finde wirklich, es sieht spektakulär aus. Ist es denn so, dass man beim Stricken dann, also auch für so komplexe Sachen wie irgendwelche Spitzendecken, dass man da auch so richtig eine Anleitung braucht? Also zum Beispiel an dem Mastenstrumpf, den du da gerade anfertigst, da ist so eine Blume dran. Oder die wirst du da dran nähen. Das ist hier so eine Blume, die ist auch gestrickt aus Rot-Blinker. Die ist gehäkelt. Ah, ja. Aber dafür muss man ja trotzdem auch das Knowledge haben, wie viele Maschen man da und so weiter setzt, dass man das dann so richtig einhält. Sind das Anleitungen, die auch im Netz getauscht werden, so bei in so einem Strickwiki? Also es gibt Anleitungen ohne Ende, wobei wenn man halbwegs die Grundlagen von Stricken oder Häkeln kann, dann reicht eigentlich ein Bild. Also ich muss dann gar nicht mehr wissen, wie viele Maschen sind es, sondern ich weiß, aha, dass diese Blume hier ist in mehreren farblichen Kreisen gearbeitet, hat einen bunten Nöppel in der Mitte und dann hat sie 6 längliche Blütenblätter, die so in alle Himmelsrichtungen abstehen. Und dann ist es eigentlich egal, ob so ein Blütenblatt 8 Maschen lang ist oder 10 Maschen. Mhm. Ich mache das halt so lang, wie ich lustig bin. Nach Gefühl. Das macht man dann einfach nach Gefühl. Also ich habe das auch ohne irgendwelche Anleitungen. Aber es hilft, ich habe zum Beispiel tatsächlich nach Blumen im Internet gesucht und habe dann, also weiß ich, Häkelblume oder irgendwas als Suchwort eingegeben. Und dann kriegt man einfach sehr viel Anregungen, wie man was machen kann. Und das, also es gibt so Guerilla-Strickgruppen auf Facebook, es gibt eigene Netzwerke. Da gibt es also ganz, ganz viele Austauschmöglichkeiten, wo man Ideen findet, Anleitungen finden kann, wenn man es lieber nach einer Anleitung macht. Oder kleine Tricks, Tipps und Tricks, wie man zum Beispiel das am besten zunäht an so einem Baum. Ja, da kann man sich wahrscheinlich ganz gut austauschen. Bestellst du auch manchmal Wolle übers Netz, weil du wohnst hier in Brandenburg, wo vielleicht, das ist ja doch eher so ländliches Gebiet, wo hier nicht alle Spezialgeschäfte weit und sind. Weit kein Wollladen. Also hier gibt es die einzige Wolle, die es in diesem Ort gibt, gibt es in einem Kick. Und ich würde aus ethischen Gründen im Kick einfach niemals einkaufen, auch so eine Wolle nicht. Von daher bestelle ich relativ oft Wolle im Internet. Ich würde das nicht machen für so ganz spezielle Dinge. Also ich stricke zum Beispiel auch sehr gerne Socken, aber ich stricke im Prinzip Luxussocken, so mit Alpaka-Garn und so Mohair dabei, dass ein bisschen kuschelig sind. Sowas, finde ich, kann man sehr schwer übers Netz kaufen, außer man kennt die Wolle schon und will jetzt nur noch mal nachkaufen oder eine andere Farbe von der gleichen Wolle. Mhm. Aber sowas muss ich wirklich anfassen. Da gehe ich in gute Wolle-Läden woanders hin. Aber billige, bunte Wolle zum Bäume einstricken, da reicht das Internet völlig. Also da kann man wunderbar da kaufen, da kriegt man Knäuels für 1 Euro oder 1,50 Euro das Stück. Das kaufe ich in der Regel in irgendwelchen Schlussverkäufen und das geht wunderbar. Ja, ist ja auch nicht so schwer, dass man es nicht verschicken könnte. So, zurück zur Praxis. Ich habe jetzt von diesen 8 Maschen, die ich da auf die rechte Nadel übersetze, schon fast alle geschafft. Nur die letzte habe ich noch übrig gelassen, weil ich nicht weiß, ob das dann die machst so, du genauso. Die alles mache ich ganz genauso. So der Finger. Ich muss das erst wieder in die Hand nehmen. So, jetzt ist dann also gleich die linke Stricknadel frei von Wolle. Genau, man kann sie fallen lassen, runter. So wie du jetzt. Das war keine Absicht. Man kann sie auch ablegen. Und jetzt machst du das Gleiche wie am Anfang. Du nimmst... tauscht im Prinzip die Stricknadeln. Die leere ist jetzt wieder in der rechten Hand und die mit den Maschen drauf, die nimmst du wieder in die linke. Okay. Du strickst also immer alles gleich von links nach rechts ab. Wir wollen ja auch noch ein bisschen was an Musik hören. Ihr hört die Radio Wissen und hier die digitale Bastelstunde, eine Stunde Netzbasteln. Und wir sind hier immer noch am Stricken lernen oder wir versuchen es zumindest. Es ist schon ein bisschen absurd, das Ganze zu beschreiben, ohne dabei ein Bild zu haben. Vielleicht macht es aber einfach wie eine Kochsendung auch Appetit. Ich mache mal wieder ein Foto währenddessen von den Stricknadeln und dem, was ich hier bisher geschafft habe. Hier am Tisch von Anke Domscheit-Berg in Fürstenberg an der Havel im Norden von Berlin. Jetzt habe ich die erste Reihe darüber gestrickt und du hast gesagt, ich soll jetzt einfach genauso weitermachen wie vorher. Muss ich dann die Nadel wieder links entnehmen? Du hast die leere Nadel bei einer neuen Reihe immer in der rechten Hand. Immer in der rechten Hand, okay. Und die, wo schon was Gestricktes drauf ist, hast du in der linken. Genau, und das, was ich schon gestrickt habe, steht das dann auch nach links oder nach rechts? Nach rechts. Nach rechts. So, jetzt mache ich diesen Faden hier wieder so drüber wahrscheinlich. Und fass hier so drunter. Warte mal. Also der sollte hier nicht so rumgewickelt sein. Ah, okay. Gut, es geht hier noch um den richtigen Faden. Okay. Und den ziehe ich jetzt hier hinten außenrum, oder? Die letzte Masche sieht aus, als hättest du sie nicht gestrickt. Die hast du einfach nur rübergehoben, aber nicht gestrickt. Okay. Da musst du nochmal nacharbeiten. Deswegen, da muss ich nochmal nacharbeiten. So ist es mit dem Stricken. Für mich ist das jetzt ein bisschen stressig. Dich entspannt es wahrscheinlich eher. Du kandidierst für das Europäische Parlament, für die Piratenpartei. Warst auch jetzt gerade am Sonntag in Brüssel, wie ich erfahren habe. Bist öfters in irgendwelchen Talkshows zu Gast und bist auch sonst als Netzaktivistin viel gefragt, redest auf Konferenzen und so weiter. Was bringt dir dann das Stricken? Es entspannt mich ungeheuer. Also gerade dieses viele Unterwegssein, dieses hochtourige Arbeiten, vor allem ein sehr kopflastiges Arbeiten, da ist etwas mit den Händen zu machen ausgesprochen entspannend. Und ich mache das auch auf Reisen, wenn ich unterwegs bin, in der Bahn zum Beispiel, unterwegs nach Brüssel und wieder zurück. Da habe ich eine ganze Socke fertig gestrickt. Aber auch wenn ich auf Konferenzen bin, ich kann ja, wir sprachen ja schon drüber, wie gut man sich konzentrieren kann, wenn man eine einfache, entspannende Handarbeit macht, die Routine geworden ist für einen selber, dann ist es leicht. Und so habe ich auch in Brüssel, als wir da die Internet Governance Konferenz gemacht haben oder die Europäische Piratenpartei haben wir gegründet am Freitag, da habe ich auch nebenbei gestrickt. Wie wird das angenommen? Denken die dann, spinnt die, ist die bei den Grünen in den 80ern? Nö, weil meine Sachen sehen ja cooler aus. Also in diesem Fall habe ich bloß eine Socke gestrickt, aber es war wenigstens eine besonders schöne Socke. Aber auf früheren, auf Bundesparteitagen der Piratenpartei habe ich zum Beispiel das Ambiente eingestrickt. Und wenn dann das Geländer des Podiums nach und nach bunt und fällig und sehr auffällig wird, dann hat das was, das ist ein Hacken dieser Location. Deswegen nenne ich das ja auch Knithacking für mich selber oder mich Anna-Maria Knithack. Und das ist was, was alle total toll finden. Aha. Also man sieht auch ein bisschen daran, dass da was Politisches dahinter steckt. Was ist es denn? Also dass man sowas überhöht oder dass man was verändert? Oder was ist das Politische für dich daran? Also es kann richtig politisch sein, wie was ich da für die Gedenkstätte KZ Ravensbrück gemacht habe. Ansonsten ist es eher eine harmlosere, aber immer noch eine politische Aussage, nämlich die, sich den öffentlichen Raum zurückzuerobern mit einer weiblich konnotierten Kulturtechnik. Es gibt auch Männer, die Guerilla-Stricken machen, aber es sind, glaube ich, würde man so aus dem Bauch raus schätzen, mindestens 90% Frauen, die das machen. Und das ist etwas, das macht nichts kaputt. Man nennt es zwar auch Strickgraffiti, aber es ist ja keine Farbe, die nicht mehr abgeht. Es beschädigt nichts. Es ist wunderschön. Es ist was gleichzeitig Haptisches. Man kann es also angucken und anfassen. Und ich finde das eigentlich eine ganz tolle Sache. Und deswegen bestricken viele Guerilla-Stricker auch gerade Sachen, die besonders hässlich sind. Bauzäune oder ja, halt so Sachen, die eine hässliche Infrastruktur mitten im öffentlichen Ambiente sind. Und damit kann man es zurückerobern, schöner machen, ein bisschen Bestimmungsrecht darüber, sich einfach nehmen. Dann gehen wir nochmal in die politische Praxis. Und ich habe hier irgendwas falsch gemacht bei meinem Strickprojekt in einem D-Radio Wissen grünen Wollknäuel. Da habe ich ja die letzte Masche übersehen. Wie ja, muss ich das jetzt nochmal halten? Ja, wir machen die Masche einfach wieder zurück auf die andere Nadel und stricken sie nochmal. Ich mache das jetzt einfach okay, mal. Okay, genau, jetzt ist wieder gut. Schneller. Jetzt so. Ist wieder gut. Jetzt kann ich mich mal hier richtig ranmachen und mal versuchen, diese 8x8 Pixel oder Maschen hinzukriegen. Ob es klappt, hören wir gleich. So, bei einer Stunde Netzbasteln ist es dem Moderator tatsächlich gelungen, ein Stück rechteckiges, fast quadratisches Ding aus Wolle zu nähen, was man jetzt zum Beispiel als Zudecke für eine Maus verwenden könnte oder als Linsenputztuch oder vielleicht auch einfach als Zierde an einem Guerilla-Knitting-Objekt. Das machst jetzt du, Anke, weil ich will ja heute stricken lernen und ich will mir fest. Na jetzt nee, im Moment vernähe ich, wir haben ja jetzt zwei Schwänzchen an dem Ding rumhängen, den Anfangsfaden und den Endfaden. Und einen nehmen wir zum Festnähen und den anderen habe ich jetzt nur so ein bisschen vernäht, damit sich da nichts auftrennt. Und den schneide ich jetzt nach dem Vernähen einfach ab. Und das Festnähen machen wir draußen. Okay. Anke, die befestigt gerade das, was sie vorhin da noch gestrickt hat, als wir noch in der Nähe drinnen saßen am Küchentisch. Das befestigt sie jetzt an der Armlehne einer Bank, die hier am Bahnhof steht, von Fürstenberg in Brandenburg. Und was wir hier machen, das ist die Praxis des Guerilla-Strickens. Mir ist ja auch aufgefallen, wenn man so YouTube-Videos anguckt von Guerilla-Knitting-Aktionen, dann sind die nicht nur in den Metropolen der Welt in New York und Tokio, sondern die sind genauso gut in irgendwelchen kleinen Städten oder irgendwo in der Provinz, also in Gegenden, wo eigentlich so ein Kunstverständnis vielleicht nicht so ganz gegeben ist wie bei der Bevölkerung von Berlin-Mitte oder so. Ich glaube, das ist was, was auch jeder sofort versteht, weil es einfach nett aussieht. Ja, das stimmt. Also es gibt wahrscheinlich inzwischen keine Ecke mehr auf der Welt, wo es nicht irgendwelche Guerilla-Stricker gibt. Frauen, Männer, Kinder, Alte. Also die Wiesbadener Innenstadt wurde schon komplett zugestrickt. In Helsinki hat man die riesengroßen Treppen zur Kathedrale einmal komplett bedeckt. Ich habe selber schon in Warschau, in Belgrad, an allen möglichen Orten Strickzeugs hinterlassen. Aber immer war auch schon irgendwo welches da. Also man kann schon sagen, das erobert die Welt. Schönes Schlusswort. Ich mache gleich noch ein Foto von der Guerilla-Knits-Parkbank-Umstrickung. Vielen Dank, Anke, für das Stricken zeigen. Vielleicht mache ich es mal wieder. Na, das hoffe ich doch. Und ich fahre jetzt wieder zurück nach Berlin und werde dort Fabienne treffen. Die macht das Gleiche, nämlich Stricken, aber mit einer Maschine, die sie gehackt hat. D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Eine Stunde Netz basteln, die digitale Bastelstunde bei die Radio Wissen am Mittwochabend. Und wir sind so langsam am Ende der ganzen Stunde, aber ich möchte euch nicht entlassen, daraus bevor ich euch nicht noch was ganz anderes gezeigt habe. Und zwar bin ich zurückgefahren von Fürstenberg an der Havel zurück nach Berlin in den wilden Wedding und treffe ich gerade Fabienne Serrière am Electronics and Textile Institute Berlin, stimmt's? Genau, ETIB. Du bist eigentlich Amerikanerin und Französin, aber schon seit langem in Berlin. Und was du hier aufgebaut hast und weshalb ich auf dich aufmerksam geworden bin, ist, dass du eine Strickmaschine gehackt hast. Ja, das ist eine, basiert auf einer Hack von anderen Leuten, von Steve Conklin, Lady Ada und Becky Stern. Und ich habe das zusammengehackt mit Travis Goodspeed und Arjen Scherpnis in Amsterdam vor 4 Jahren. Und erstmal sieht man dieser Strickmaschine, die da vor uns steht, aber überhaupt nicht an, dass sie gehackt ist. Man müsste wahrscheinlich erstmal erklären, dass es überhaupt eine Strickmaschine ist. Das ist so ein, wie so eine Art Tisch, aber man kann dann eben so einen Schlitten rechts und links hin und her schieben und da sind viele so kleine Stricknadeln, die man in verschiedene Positionen stellen kann. Das ist eine Brother KR850. Das ist eine KH930, das ist den Doppelbett. Ah, der Connoisseur. Für den Connoisseur ist es wichtig zu wissen. Jedenfalls ist das eins der Modelle, die man eben schon ganz früher, das war in den frühen 80ern, konnte man dieses Ding, es hat auch so eine bräunliche Farbe. Ja. Das kommt aus 1981 aus Japan von der Firma Brother, die jetzt Nähmaschine und Drucker jetzt noch macht, aber die machen keine mehr Strickmaschine seit die 90er Jahren. Jedenfalls war das eine dieser ersten Maschinen, die auch so Computerprogrammierung hatten. Man konnte da früher schon einstellen, dass diese Strickmaschine bestimmte Muster ausdruckt. Wie hat das damals funktioniert? Man hatte einen Fernseher, so eine alte, und eine Joystick. Und man hatte einen external Rechner, die spezifisch für den Strickmaschinen war, und ein Floppy Drive. Und dann hat man mit dem Joystick bewegt durch den Pixel und aufgeklickt auf die Fernseher und gespeichert auf die Floppy Drive und dann von den Floppy Drive auf die Maschine transferiert. Wahnsinn, das hat ja dann wahrscheinlich 2 Stunden gedauert oder 5 und war so ähnlich wie ein Computerspiel, wenn man das so am Fernseher gemacht hat. So stelle ich es mir zumindest vor. Und ihr habt aber jetzt eine Methode entwickelt, also die Kollegen, die du vorhin schon genannt hast. Du bist auch selber Systemadministratorin und kannst programmieren und bist Hackerin und machst alles Mögliche. Ihr habt eine Methode entwickelt, wie man einfach so digitale Bilder und Daten vom Computer direkt auf die Strickmaschine spielen kann. Wie funktioniert das denn? Ja, ich mache eine Emulation von einem Floppy Drive mit ein bisschen Hardware. Es steht hier ein Kabel. Das ist ein FTDI-Adapter, was so eine Art Serienadapter ist mit speziellen Jumpers für die Strickmaschine. Und man macht das statt den Floppy Drive, man patcht das an meinen Linux-Rechner. An meinen Linux-Rechner habe ich in meinem Terminal die Möglichkeit, ein Programm an die Maschine zu schicken. Und dann speichere ich das im Speicherplatz von der Maschine. Also man sieht hier wirklich nur so ein kleines weißes Kabel, ein bisschen selber gelötet, was aus der Strickmaschine rauskommt, dann geht das rüber und wird dann adaptiert in ein USB-Kabel und das steckt in einem kleinen Netbook mit Ubuntu drauf und da kann Fabienne dann eben Grafiken und verschiedene Formeln auch hochladen. Wir haben jetzt hier diese Strickmaschine mal so weit aufgebaut und du hast da einen Faden eingelegt. Nimmt man da nur eine Farbe oder nimmt man da mehrere? Ja, wir werden 2 Farben und das heißt Double Bed Jacquard, aber das hat gar nichts zu tun mit Jacquard-Webstühlen. Die haben nur diese Term benutzt bei Strickmaschinen. Okay, also du hast jetzt einen Faden eingelegt, man kann auch 2 reinlegen? Genau, die zweite machen wir danach. Wir machen erst einmal die so Vorgangsreihe sozusagen. Okay. Anfangsreihe. Und jetzt schiebt Fabienne wahrscheinlich diesen Schlitten hin. Hin und her und man sieht jetzt, wie dieser orangefarbene Faden da so Maschen zwischen den Nadeln macht. Und jetzt kommt dann wahrscheinlich unten, so kenne ich das zumindest von der Strickmaschine meiner Mutter, dann irgendwann der, wenn man immer wieder hin und her fährt, kommt der Stoff unten raus, das Gestrickte. Genau, und das kommt recto verso, so die Vorderseite sozusagen ist nach hinten. Dieser ganze Prozess, das Machen, hast du gesagt, dauert ungefähr 2 Stunden. Dazu haben wir jetzt natürlich in 1 Stunde Netzbasteln gar nicht die Zeit dazu. Aber du kannst mir mal zeigen, was ihr schon erst gemacht habt. Ich interessiere mich für Muster, die computergeneriert sind. Bedeutet, ich bin nicht so Pixelklicker. Das ist nicht so mein Lieblingshobby. Aber es gibt die Möglichkeit, auch so eine normale Image, das man so selbst gebastelt hat in Photoshop oder GIMP, an die Maschine zu schicken. Also ich habe hier mal ein Video gesehen bei Make Magazine auf dem YouTube-Kanal. Das ist ein Typ, der tatsächlich mal hier so die Waveform vom Amen Break, das ist so im Hip-Hop so ein ganz wichtiger Beat, der hat einen Pulli daraus gestrickt. Und der hat sogar auch ein Foto auf seinen Pulli drauf gestrickt. Das ist also quasi wie ein Drucker, aber in Wolle. Genau, das ist der Andrew Solomoni, der das gemacht hat. Der hat auch so eine Cosby-Sweater, der einen Cosby-Sweater trägt. So ganz schöne künstliche Projekte damit. Und der hat auch ein ähnliches Modell wie ich von Strickmaschine. Wahnsinn, was man damit alles machen kann. Jetzt sehen wir hier eine Mütze, die sieht erstmal so schwarz-weiß aus mit einem wilden Muster. Aber weil du auch mal Mathematik studiert hast, die ich rausgefunden habe, steckt da bestimmt ein bisschen mehr dahinter. Ja, das ist ein Pseudo-Random-Number-Generator, der eine Dreieck generiert hat und dann ist das wiederholt. Und das macht so eine skandinavische Muster. Das ist ja dann auch so ähnlich wie ein QR-Code. Das sind diese schwarz-weißen quadratischen Kästchen. Den sehe ich hier auch in gestrickt. Habt ihr das hier auch mit der Maschine gemacht? Genau, das ist von einer Reihe Probe, das ich gemacht habe, wie QR-Codes im Stricken funktionieren. Okay, das ist wirklich einfach wie so ein Lappen, sieht aus wie ein Topflappen oder sowas. Ich mache ein Foto davon und stelle das auf deradiowissen.de oder auf unseren Twitter-Account Netzbasteln. Und jetzt sind hier lauter echt lustige Sachen. Das ist so wie ein Topflappen und draufgestickt in, sagen wir mal, hellgrauer und in schwarzer Wolle sind dann diese Kästchen. Und wenn ich das jetzt mit dem Handy abfotografieren würde, würde ich wahrscheinlich eine Webseite geöffnet kriegen. Die drei funktionieren leider nicht so gut, weil eine Masche, eine Pixel funktioniert nicht so gut bei QR-Codes, weil Stricken ist kleine Vs und nicht kleine Pixel. Das ist keine Quadrat oder sowas. Aber es funktioniert sehr gut, wenn man 4 Maschen benutzt als kleine Quadrat für jeden Pixel. Okay, und dann kann man es wirklich abfotografieren. Was sind noch so andere Projekte, die du gemacht hast? Was ist hier dieser Pulli? Ist das auch was Algorithmisches, was du da drauf gestrickt oder aus dem du den gestrickt hast, letztlich? So kann man das ja sagen. Das ist nicht nur drauf gestrickt. Ja, das ist eine Muschelschalmuster von Symbiolo Vespertilio. Das ist eine Muschelschal. Und der ist ganz interessant, weil jedes Mal, wenn man das generiert, sieht das ähnlich, aber ist provably unique. Okay. So, was für mich interessant ist, für Kleidung oder irgendwas, das ja wirklich unikat ist. Es fühlt sich jetzt an oder sieht für mich aus wie so ein Paradies jetzt. Also man kann jedes Muster, Fotos, alle möglichen Sachen dann einfach auf so eine Wolle knallen und man muss nur ein bisschen diesen Hobel von der Strickmaschine hin und her bewegen. Aber so einfach ist es wahrscheinlich nicht, ne? Das hat viel Handarbeit auch drin. Zum Beispiel diese Muschelschall, der letzte Reihe dauert 6 bis 8 Stunden per Hand. Man muss das ausnähen, weil auf so welche Strickmaschine gibt es nicht die Möglichkeit, die letzte Reihe zu aufstricken sozusagen. Okay, also es gibt immer noch auch Probleme oder Schwierigkeiten und Sachen, die man dann beherrschen muss. Hier im Electronic Textile Institute Berlin macht ihr ja auch Veranstaltungen, wo ihr dieses Wissen dann nicht nur im Netz teilt, sondern auch vor Ort. Victoria, du bist ja auch Mitteilhaberin von diesem Institut. Gründerin sogar. Gründerin, Managerin und Designerin. Und was wird da bei diesem Festival passieren? Das ist jetzt Ende März. Ja, genau. Ende März bis zum 5. April, also Montag bis Samstag. Und wir haben verschiedene Workshops, die alle gratis sind. Eintritt ist auch gratis. Wir haben eine kleine Ausstellung mit sehr besonderen Stücken, wie zum Beispiel mathematischen Häkeln, zum Beispiel auch Gehirnwellen auffangen und interpretieren als gestrickten Schal. Und halt eben auch sehr viele Vorträge über selbstgemachte Strickmaschinen oder eben bestimmte Prozeduren, um Strickmaschinen zu hacken. Künstler haben wir im Angebot, Leute, die halt Programme erstellen, um eben zum Beispiel Stickmaschinen besser bedienen zu können, weil die ja alle eigene Formate haben und das ist halt immer, wenn man von einer Maschine auf die andere wechselt, ein bisschen unangenehm, dann die ganzen Dateien umschreiben zu müssen, falls das überhaupt klappt. Ich kenne mich damit nicht so sehr aus, aber ich werde des Besseren belehrt bei den Workshops und so Sachen. Also mein geheimer Plan dabei war halt eben, Leute, die sich eher für Elektronik zu interessieren, herzulocken und dann eher so für Handarbeiten und Stricken zu interessieren und dann eben umgekehrt die Leute, die halt eher so crafty sind oder Strickmaschinen mögen, dann halt doch mehr so in Elektronikrichtungen zu schubsen. Und die Kurse werden halt alle gratis gegeben von anderen Leuten, die hierher kommen, zufälligerweise in Berlin sind oder sowieso in Berlin sind, die ich mir alle an Land gezogen habe, die halt einfach Spaß an der Sache haben und gerne halt ihr Wissen teilen möchten. Das wird dann so eine Art analoges Internet. Ja. Die Links nicht nur zu dem Festival, sondern auch zu dem ganzen Institut gibt es natürlich bei Twitter, Netzbasteln oder auf der Seite von Die Radio Wissen, dieradiowissen.de. Und jetzt sind wir schon langsam am Ende der Stunde angelangt. Ich habe zwar Stricken gelernt, aber gleichzeitig auch gelernt, dass das eine Riesenwelt ist und möchte euch nur ermutigen, da auch mal reinzugucken. Und wer sich dafür interessiert, der findet wahnsinnig viele unterschiedliche Quellen im Netz, zum Beispiel die Sachen, die ihr hier macht. Also vielen Dank auch an euch. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder bei Eine Stunde Netzbasteln. Tschüss, sagt Moritz Metz. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.